28. und 29. Kapitel. Von dem ersten Augenblicke an, da ich mich hinsetzte, mein Leben zum Vergnügen der Welt und zu ihrer Belehrung aufzuschreiben, hat sich unvermerkt eine Wolke über meinem Vater zusammengezogen. Eine Flut von Übeln und Widerwärtigkeiten hat sich gegen ihn gehäuft. Meine Nerven werden schlaff, indem ich's erzähle. Bei jeder Zeile, die ich schreibe, fühle ich, dass die Lebhaftigkeit meines Pulses sinkt und mit ihr die sorglose Munterkeit, die mich jeden Tag meines Lebens antreibt, tausend Dinge zu sagen und zu schreiben, die ich nicht sagen und schreiben sollte. Aber ich will mich bei langen Beweisen nicht aufhalten. Es ist erwiesen, und ich bin überzeugt, Madame, so lebhaft als möglich, dass beide, Mann und Weib, Schmerzen oder Kummer und, wenn ich mich nicht irre, auch Vergnügen in einer horizontalen Lage am besten ertragen. Sobald mein Vater auf seine Kammer kam, warf er sich strecklangs in die Quere übers Bett in der kläglichsten Stellung eines von Kummer niedergeschlagenen Mannes. Seine rechte Hand empfing, wie er aufs Bett fiel, seinen Vorkopf, bedeckte größtenteils seine beiden Augen und er sank sachte nieder mit dem Kopfe seinen Ellbogen, wich hinterwärts, bis er mit der Nase das Kopfkissen berührte. Seine linke Hand hing schlaff über der Bettseite, die Faust kam auf den Henkel eines Nachttopfs zu liegen, der unter dem Bettschurze hervorguckte. Sein rechtes Bein, das linke hatte er nach dem Leibe gezogen, hing halb über der Bettseite, deren Kante sich gegen sein Schienbein drückte. Er fühlte es nicht, er sprach aber kein Wort. Mein Onkel Tobi zog ein weißes Taschentuch hervor und holte einen tiefen Seufzer. »Hat wohl jemals, Bruder Tobi«, sagte mein Vater schwach, »hat wohl jemals ein armer, unglücklicher Mann so vielen Schicksalsschlägen standhalten müssen?«